Diese Heuchler, die hinter dem Rücken reden, auf der Suche nach dem Sinn im Leben. Die verlogene Falschheit können sogar Blinde sehen. Ihre Waffen, es sind Worte, die keinen Sinn ergeben, womit sie statt gerade von vorne immer von hinten treten. Und so fliegt in jedem Affen so der Kasper hoch. Doch in unseren Kreisen erkennen wir diese Platzpatronen. Denn sie machen Show wie in einer Sekte. Nichts in ihrem Leben außer riesige Komplexe. Keine Frage, dass uns der Kragen platzt. Etliche Erfahrungen haben uns immer klar gemacht. Da dieses Versagerpack doch immer nur labern kann, lass sie warten, Mann. Irgendwann kommt Karma dran. Denn ihr Charakter wurde grad erkannt. Der das Gesagte niemals tragen kann. Und kommt die Strafe dieser Plage dann. Lehne dich zurück, denn es wird sagenhaft wie ein Talisman. Seh falsche Fäden fliegen. Spür den Hass, die Intrigen. Doch halt die Fahne hoch für jeden, der es liebt. Yeah. Yeah. Seh falsche Fäden fliegen. Sie sind mitten unter uns. Yeah. Yeah. Sie reden nur des Lebens Willen mit gespaltenen Zungen. Yeah. Seh die Fäden fliegen in Slow Motion. Ist nur eine Frage der Zeit, bis sie fallen. Erzähl dein Real Talk, Quatsch, ihr News voll. Glaub ihnen alles genauso wie dieses Fußvolk. Ich glaub dir nichts mehr, Digga, geh auf Abstand. Deine Loyalität ist ein ehrenloser Bastard. Diese Schlangen finden immer ihren Weg. Ratten unter Ratten waren nie mein Problem. Ich hab sie aussortiert, abgezählt, Fallen gestellt. Und ja, der Abgrund war tief, sie fallen von selbst. Denn da, wo's was zu holen gibt, gehen sie über Leichen, wenn die Kohle stimmt. Verrat gibt ein Fick auf die Liebe. Doch wenn du das hier hörst, weißt du längst um den Trieb. Weißt du längst um die Lügen. Lass sie büßen, denn sie treten, was wir leben, mit den Füßen. Ich seh genau, mit welchen fremden Federn du dich schmückst. Mit diesem Part hol ich mir mehr als nur den Hass zurück. Seh falsche Federn fliegen. Spür den Hass, die Intrigen. Doch halt die Fahne hoch für jeden, der es liebt. Yeah, yeah. Seh falsche Federn fliegen. Sie sind mitten unter.